Morning, our devotional friend. Guten Morgen, unsere Andachtsfreunde. So look, God, who is the only one who has the right to make us in public, doesn't. Gott, der Einzige ist, der das Recht hat, unsere Sünden öffentlich zu machen, tut es nicht. Not only did he not do it, he had to pay a very high price not to do it. Er hat es nicht nur nicht getan, um es nicht zu tun, bezahlte er einen sehr hohen Preis. He had to sacrifice his own son so that our sins could be completely forgiven. Er musste seinen einzigen Sohn opfern, damit unsere Sünden vollständig vergeben sind. So look what the Bible says in Luke 6, verse 36. Schau, was die Bibel in Lukas 6, 36 sagt. Jesus says, you be merciful, just as your Father in heaven is also merciful. Jesus sagt, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. So look, we always have to remember that God wants us to represent him well. Wir müssen uns immer daran erinnern, dass Gott will, dass wir ihn gut repräsentieren. You know, besides that, our judgments are so wrong many times anyhow. Außerdem sind unsere Urteile oft so falsch. Oftentimes we are offended simply because we have judged things wrong, not because people did things wrong. Sehr oft sind wir beleidigt, weil wir Dinge falsch beurteilt haben, nicht weil die Menschen Dinge falsch getan haben. And because we judge so wrong, that's when gossip is set into the world. Und weil wir so falsch urteilen, genau deswegen wird Klatsch und Tratsch in die Welt gesetzt. You know, and then by the end the story actually comes to us or to the other people. It's already so twisted. Und wenn dann am Ende die Geschichte zu uns kommt oder zu den anderen Menschen, ist sie bereits so verdreht. Because it already starts with a wrong perception. Weil es bereits mit einer falschen Wahrnehmung beginnt. So not only God covers us, and look what 1 Peter 4 verse 8 tells us. Nicht nur Gott deckt uns zu, schau, was 1. Petrus 4, 8 uns sagt. It literally tells us to do the exact same thing. Wortwörtlich sagt es uns, dass wir das Gleiche tun sollen. That God does with our sins. Was Gott mit unseren Sünden tut. Above all, love each other deeply, because love covers a multitude of sins. Vor allen Dingen aber habt untereinander eine anhaltende Liebe, denn die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. You know, the Lord demands that we really learn to walk in love for one another. Der Herr befiehlt, dass wir wirklich lernen, in Liebe füreinander zu leben. And if we truly, fervently love one another, we will cover each other's sins. Und wenn wir uns wirklich inbrünstig lieben, dann decken wir einander unsere Sünden zu. Look at what happened in the Garden of Eden. Schau, was im Garten Eden geschah. Suddenly their eyes were open and they were naked. Plötzlich waren ihre Augen geöffnet und sie waren nackt. Everything was uncovered. Alles war aufgedeckt. God could have said, ahaha, serves you right. Now I'm going to tell everybody how you're naked. Gott hätte sagen können, hahaha, das geschieht euch recht. Jetzt erzähle ich allen, dass ihr nackt seid. No. Nein. God killed an animal to cover their nakedness. Gott tötete ein Tier, um ihre Nacktheit zu bedecken. Do you know, here's something that for me I've come to understand. Hier gibt es etwas, was ich für mich verstanden habe. Jesus said in Matthew, it teaches very clearly, I believe it's in Matthew 19. Jesus sagte, in Matthäus lehrt er es sehr klar, es steht in Matthäus 19. But if your brother sündigt aber dein Bruder, sins against you, an dir, you go to him. So gehe zu ihm, so gehe hin. Ah, see, there, I'm not going to cover nothing, I'm going to confront. Ah, siehst du, ich werde nichts zudecken, ich werde konfrontieren. No. Nein, nein, nein, nein, nein. If you study carefully how Jesus told us to deal with that, it actually removes all room for gossip. Wenn du gründlich studierst, wie Jesus uns lehrte, damit umzugehen, dann lässt es keinen Spielraum für Geschwätz zu. And I'm going to give you some keys out of that wonderful passage. Und ich gebe dir aus dieser wundervollen Stelle ein paar Schlüssel. You know, the first thing that we actually see in this passage is this. Das erste, was wir hier sehen, ist dies. That the whole point, the whole motive behind it is the restoration of the brother, not the exposure. Der ganze Sinn, das ganze Motiv dahinter ist die Wiederherstellung des Bruders und nicht die Bloßstellung. You know, think about it. Usually when we go and confront a brother, what we do is we want to write, I'm going to show him. Wenn wir normalerweise einen Bruder konfrontieren, gehen wir mit folgender Haltung zu ihm. Ich werde es ihm zeigen. No, the whole purpose is to restore the brother. Nein, der ganze Zweck ist die Wiederherstellung des Bruders. And once we understand that this is the heart of God, wenn wir verstehen, dass dies das Herz Gottes ist, it's actually in Matthew chapter 18, I'm sorry, not chapter 19. Es steht in Matthäus 18, nicht Kapitel 19, es tut mir leid. You know, and once we've made this clear understanding, we've come to this understanding, the purpose is always to restore, never to expose. Wenn wir dieses klare Verständnis haben, dann merken wir, der Zweck ist immer die Wiederherstellung, nicht die Bloßstellung. So look, in verse 15 of Matthew 18, the first thing that Jesus says is this. Schau, in Vers 15, Kapitel Matthäus 18, sagt Jesus. And I'm using the Passion Translation. Und ich benutze die Passion-Übersetzung. If your fellow believer sins against you, now it's not just a mistake that he made, there's actually sin. Wenn dein Mitgläubiger gegen dich sündigt, es ist nicht ein Fehler, den er gemacht hat. Es meint tatsächlich sündigt. So think. Also denke nach. Your brother is not just making mistakes or doing something that upsets you. Dein Bruder macht nicht nur einen Fehler oder etwas, was dich verärgert. He's actually sinning against you. Tatsächlich sündigt er gegen dich. And here Jesus says, you must go to that one privately and attempt to resolve the matter. Und hier sagt Jesus, du musst zu ihm persönlich gehen und versuchen, die Sache zu lösen. Let me ask you a question. Lass mich eine Frage stellen. First of all, Jesus said, to resolve the matter. He didn't say to accuse him and confront him. Als erstes sagt Jesus, die Sache lösen. Er spricht nicht davon, ihn anzuklagen, ihn zu beschuldigen. You see, love will always try to resolve, not to confront. Liebe wird immer versuchen, eine Lösung zu finden, nicht zu konfrontieren. But look, the second thing that I want you to notice here, Jesus said, go to him privately. Die zweite Sache, die du beachten solltest, ist, Jesus sagte, gehe persönlich zu ihm. So let me ask you a simple question. Lass mich dir eine einfache Frage stellen. What would happen if you would take this first part of the advice of Jesus seriously? Was würde passieren, wenn du diese erste Hälfte von Jesu Rat ernst nehmen würdest? Somebody sins against you. Jemand sündigt gegen dich. And you go and come and tell me. Und dann kommst du zu mir und erzählst es mir. The first question I was supposed to ask is this. Die erste Frage, die ich dir stellen sollte, ist diese. Did you talk to him about it? Hast du mit ihm darüber gesprochen? And I've done that many times. Ich habe dies oft getan. Do you know how the answer comes? Weißt du, welche Antwort kommt? Well, but you don't know. Nun, aber du weißt nicht. But he doesn't listen. Er hört nicht zu. Have you even talked? Hast du überhaupt schon gesprochen? You have no right to talk to anybody about your brother's sin if you have not first sat down and talked with him. Du hast kein Recht, über die Sünde deines Bruders zu irgendjemandem zu sprechen, wenn du nicht als erstes mit ihm darüber gesprochen hast. You know, first of all, we don't have the guts to honestly talk to our brother about his sin because we're too insecure. Erstens haben wir nicht den Mut, mit unserem Bruder ehrlich über eine Sünde zu sprechen, weil wir unsicher sind. And our hearts get so offended, now we talk to everybody else. Und unsere Herzen werden gekränkt und wir sprechen mit jemand anderem darüber. What would happen if every Christian in the world would make this simple decision today? Was würde passieren, wenn jeder Christ auf der Welt diese einfache Entscheidung heute treffen würde? Until I've talked to the brother who sinned against me first, I'm not going to talk to anybody else. Bevor ich nicht darüber mit meinem Bruder, der gegen mich gesündigt hat, gesprochen habe, werde ich mit niemandem anderes sprechen. And what about if every Christian in the world would make this decision? Und wie wäre es, wenn jeder Christ dieser Welt diese Entscheidung treffen würde? Anybody who comes and talks to me about anybody else's sin. Jeder, der zu mir kommt und über die Sünde anderer Leute spricht, I would immediately stop and ask him. Werde ich sofort stoppen und ihn fragen. Have you talked to that person about it? And if you haven't, there's nothing to talk about it anymore. Hast du darüber mit dieser Person gesprochen? Und wenn nicht, gibt es nichts mehr zu reden. Wow, a lot of things would change. Wow, viele Dinge würden sich verändern. See you tomorrow. Bis morgen.